Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch den Wald, durch den Park oder durch die Fußgängerzone, über eine Brücke oder über einen ganz einfachen Parkplatz und mitten auf dem Weg steht plötzlich ein roter Klappstuhl. Und auf dem roten Klappstuhl sitzt ein Mensch und liest, nicht leise für sich, sondern laut, für Sie und für alle anderen. Sogar für die, die nicht vorbeikommen konnten, aber jetzt am Radio sitzen. Denn das, was der Schauspieler oder die Schauspielerin auf dem roten Klappstuhl liest, senden wir in SWR 2 Tandem als Klappstuhllesung. Die Geschichten, die wir einmal im Monat in unserer Klappstuhlreihe senden, sind meistens noch nicht veröffentlicht worden. Sie stammen von jungen Autorinnen und Autoren, die an Literaturinstituten studieren oder vor kurzem noch studiert haben. Gelesen werden sie von Schauspielschülern und jungen Absolventen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Und heute nun unsere erste Klappstuhllesung. Die Geschichte hat den Titel »Einige Engelserscheinungen in Amerika«. Geschrieben hat sie Wolfram Lotz, aufgenommen wurde sie vor 2 Wochen direkt unter einer Engelsstatue oberhalb der Engelswiese in Baden-Baden und auf dem roten Klappstuhl saß Lukas Benjamin Engel. Diese Erzählung widme ich Arthur Kaczynski, einem ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität von Tulsa, Oklahoma. Seine Arbeit »Heilige und oder übernatürliche Begegnungen im 20. Jahrhundert« verdanken wir die genaue Kenntnis zahlreicher Engelserscheinungen in den USA. Kaczynski hat in seinem Buch die Aufzeichnungen zu fast allen bekannten Vorfällen akribisch recherchiert und zusammengetragen. Im Folgenden möchte ich lediglich die zentralsten Fälle, die Kaczynski in seiner Arbeit beschreibt, in verkürzter Form wiedergeben. Am 17. Juli 1903 erscheint der Hausfrau Dorothy Parker, als sie nachts zwischen 3 und 4 Uhr ihre Küche betritt, um einen Schluck Wasser zu trinken, eine Gestalt aus Licht. Laut einem Protokoll, das die Hausfrau am nächsten Tag von einem Gemeindebeamten anfertigen lässt, habe das Wesen 6 Flügel gehabt und sei genau in der Mitte des Raums gestanden, umgeben von, so Dorothy Parker, einem Gewand aus leuchtender Erhabenheit. Im ersten Augenblick habe sie sich vor dem Engel furchtbar geschämt, weil sie es am Abend unterlassen hatte, ihre Küche aufzuräumen. Als sie aber angesetzt habe, sich dafür zu entschuldigen, habe ihr der Engel mit einer Geste zu schweigen bedeutet. Plötzlich seien ihr die in der Küche rumstehenden Tassen und ungespülten Teller nicht mehr unaufgeräumt, sondern vielmehr wie in einer geheimnisvollen Ordnung aufgehoben erschienen. Ebenso wie ihr bisheriges Leben auch. Dann habe sich die Erscheinung einfach aufgelöst. Alles sei gewesen wie zuvor. Als der Farmer Elliot Miller am Abend des 14. Oktober 1909 noch einmal sein Feld in der Nähe von Findlay, Ohio abgeht, um liegen gebliebene Maiskolben einzusammeln, steht plötzlich ein unbekanntes Wesen neben ihm. Miller beschreibt dessen Aussehen als von größter Klarheit und Reinheit. Obwohl das Wesen keine Flügel gehabt habe, gibt Miller an, dass es für ihn in der Situation keine Zweifel gegeben habe, dass es sich um einen Engel handele. Der Engel habe sodann, bevor er von einem Moment auf den anderen spurlos verschwunden sei, mit dem rechten Zeigefinger auf die Erde gedeutet. Und er, Elliot Miller, habe begriffen. Auf die Frage eines Lokalredakteurs des Findlay Courier, der am nächsten Tag einen Artikel über den Vorfall verfasst, was es denn gewesen sei, was Miller da begriffen habe, antwortet der Farmer, dass es unmöglich sei, das mit Worten auszudrücken. Aber er habe es in dem Moment eben begriffen. Als die 68-jährige Rosemary O'Donnell nach dem Füttern der Hunde am Morgen des 4. September 1923 gegen 7 Uhr die Wohnstube ihres Hauses in Milford, Wyoming betritt, erblickt sie am Fenster eine Gestalt, deren Haupt von Licht umhüllt ist. Das Wesen, das laut O'Donnell eine Größe von ungefähr 2,50 Meter gehabt haben soll, sagt zu ihr mit klarer Stimme entweder die Worte »Fürchte dich nicht« oder lediglich »Fürchte dich«. Bei einer späteren Befragung ist sie sich bezüglich des genauen Wortlauts nicht mehr sicher. Dann verschwindet es. Allerdings bleibt nach Aussage von Rosemary O'Donnell das Licht, das das Haupt des Engels umhüllt haben soll, noch für einen kurzen Moment bestehen, bevor es sich unvermittelt im Raum verteilt. Rosemary O'Donnell verlässt sodann verwirrt die Stube, um ihren noch schlafenden Ehemann Vince zu wecken. Als Vince O'Donnell und seine Ehefrau ungefähr 2 Minuten später die Wohnstube betreten, sitzen überall auf den Einrichtungsgegenständen winzige blutrote Vögel, die sich aber nicht bewegen. Vince O'Donnell ruft daraufhin ratlos das Nachbarsehepaar, Edward und Selma Kinsey, herbei, die ebenfalls die Anwesenheit der seltsamen Vögel bezeugen. Nach Angaben der O'Donnells und der Kinseys seien die Vögel noch den ganzen Tag reglos auf den Einrichtungsgegenständen sitzen geblieben. Erst, als die große Uhr der Wohnstube um 7 Uhr abends geläutet habe, seien die Vögel im Schwarm aus der Stubentür in das Innere des Hauses der O'Donnells geflogen, wo sie dann aber nicht mehr auffindbar gewesen seien. Da das heute als Milford-Vorfall bekannte Ereignis kurz darauf in der regionalen Presse für einige Aufregung sorgte, entsandte die Universität von Laramie knapp 1,5 Monate später 2 Wissenschaftler zu den O'Donnells, um das Geschehen zu untersuchen und Befragungen anzustellen. Über die Vögel konnte dabei nichts Neues herausgefunden werden. Allerdings stellte der Physiker Solomon Walsh oberhalb der Wohnstubenfenster leichte Versengungen an der Tapete und den Gardinen fest. Laut seinen Aufzeichnungen handelt es sich allerdings nicht um Versengungen, die von einem offenen Feuer herrühren können, sondern die vielmehr Spuren einer Art geschlossenen Energiequelle seien, die man am besten mit einem kleinen Ofen vergleiche, der in etwa in der Höhe von 2,30 Meter aufgestellt gewesen sein könnte. Allerdings hätte dieser Ofen im Inneren eine Temperatur von ungefähr 1300 Grad gehabt haben müssen, um die Versengung in dieser Form herzustellen, was für einen Ofen von der besagten Größe unmöglich sei. In der Nacht vom 5. auf den 6. März 1929 erscheint dem Gefreiten Kenneth Wilson eigenen Angaben zufolge ein Engel. Wilson, der in dieser Nacht der wachhabende Soldat am Tor der kleinen Garnison von Pineville im Bundesstaat Louisiana ist, berichtet, dass gegen 3.15 Uhr eine aus dem Nichts kommende gleißende Gestalt mit Flügeln vor ihn getreten sei. Mit gleißend, so erklärt Wilson, sei aber nicht gleißendes Licht gemeint. Die Erscheinung sei gleißend gewesen, aber eben nicht im Sinne von hell. Er, Wilson, sei von der plötzlichen Erscheinung des übernatürlichen Wesens derart überfordert gewesen, dass er die Hacken zusammengeschlagen und salutiert habe. Daraufhin soll die Gestalt ihm befohlen haben, die Schranke zur Garnison zu öffnen. Bevor Wilson der Anweisung habe folgen können, habe sich der Engel wieder ins Nichts aufgelöst. Der Soldat öffnet dennoch die Schranke. Als allerdings nach 5 Minuten nichts geschehen ist, schließt er sie wieder und verständigt die Garnisonsleitung telefonisch über den Vorfall, die diesen aber ebenfalls nicht deuten kann. Die Teenagerin Brenda Sullivan hat am 14. April 1937 eine Erscheinung auf ihrem Heimweg von der Schule in einem Waldstück bei Atwater, Wisconsin. Wie Brenda Sullivan später ihren Eltern berichtet, erscheint das Wesen unvermittelt neben ihr und geht einige Minuten mit ihr. Sie sprechen nicht miteinander. Dann ist das Wesen wieder weg. Im Auftrag der Eltern befragt der Pastor der nahegelegenen Kirchengemeinde Burnett am nächsten Tag die Teenagerin, die angibt, sie habe sofort gewusst, dass es ein Engel gewesen sei. Allerdings habe der Engel nicht ausgesehen, sondern er sei vielmehr gewesen. Für die Zeit, die sie so nebeneinander gegangen seien, habe sich Brenda innerlich ganz und gar erwärmt gefühlt. Ihre Glieder, ihre Kleidung und ihr Schulranzen seien ihr unendlich leicht erschienen. Und sie habe in dem Augenblick die für sie so schwierige Entscheidung treffen können, gegen den Willen ihrer Eltern nach der Schule Sternografie zu erlernen, um später die Möglichkeit zu haben, als Büroangestellte in einem größeren Betrieb zu arbeiten. Der Sägewerksangestellte Joe Anders nimmt am 11. Januar 1946 gegen 22.30 Uhr in einem Waldstück zwischen Ferry und Cantwell, Alaska, einen jungen Anhalter mit. Obwohl der Mann ein goldenes Gewand getragen habe, habe das auf Anders nach eigenen Angaben merkwürdigerweise nicht auffällig gewirkt. Der Anhalter stellt Anders die Frage, ob er wisse, dass alles in Ordnung sei. Anders bejaht irritiert. Daraufhin verschwindet der Anhalter aus dem fahrenden Auto, indem er sich nach Angaben des Sägewerksangestellten in Licht auflöst. Dieser tritt erschrocken auf die Bremse. Der Wald um ihn ist für einen Augenblick erleuchtet. Die 43-jährige Angestellte Elsa Manning berichtet für den Zeitraum von Mitte Mai bis Ende Juni 1963 davon, 7-mal einen ähnlichen Traum gehabt zu haben. Sie habe geträumt, sie sei in ihrem Bett gelegen, in ihrer Wohnung in Hazleton, Pennsylvania. Und am Fußende sei ein geflügeltes Wesen aus dem Nichts erschienen. Das Wesen habe sodann mit erhabener Stimme zu ihr gesagt: »Diese Wahrheit ist ein Zeichen, aber ein anderes.« Dann sei sie jedes Mal erwacht und habe sich in ihrem Schlafzimmer umgesehen, das ausgesehen habe wie in ihrem Traum, nur dass die Erscheinung gefehlt habe. Der letzte der sieben Träume, so Elsa Manning, habe sich von den anderen Träumen dadurch unterschieden, dass sie geträumt habe, sie sei an der Tankstelle des Ehemanns ihrer jüngeren Schwester Anna gewesen. Und als sie gerade den Tank gefüllt habe, sei der Engel neben sie getreten und habe den besagten Satz gesprochen. Als Elsa Manning am Tag nach diesem Traum ihre Schwester Anna anruft, um ihr davon zu berichten, erzählt diese verwirrt, sie habe in derselben Nacht geträumt, Elsa habe an der Tankstelle getankt und sei sodann zu ihr zum Zahlen in das Häuschen gekommen. Anna habe sich daraufhin bei ihrer älteren Schwester Elsa entschuldigt, dass sie ihr die Tankfüllung nicht schenken könne, woraufhin Elsa geantwortet habe, diese Wahrheit ist ein Zeichen, aber ein anderes. Am Abend des 14. Juni 1971 repariert der Farmer Tom Wilkinson in dem an sein Haus angrenzenden Schuppen das Fahrrad seiner Frau Emily. Als er sich den Schweiß von der Stirn wischt, erblickt er eine übernatürlich leuchtende Gestalt, die vor dem Fenster vorbeigeht. Wilkinson läuft hinaus und sucht sein Grundstück ab, aber das Wesen ist nicht mehr auffindbar. Als er zurück in den Schuppen gehen will, erblickt er über den Wipfeln des nahegelegenen Wäldchens seltsame Lichter. Er holt daraufhin seine Frau hinzu, die ebenfalls die Erscheinung bestätigt. Es soll sich laut Angaben des Ehepaars um ca. 20 bis 30 Zentimeter hohe Flammen gehandelt haben, die über den Wipfeln geschwebt seien. Auch einige Bewohner des nahegelegenen Örtchens Mayfield geben an, am Abend des 14. Juni merkwürdige Lichter über dem Waldgebiet gesehen haben zu wollen. Einer der Bewohner, Ruthel Gazings, meldet die Erscheinung der örtlichen Polizeistelle, die daraufhin ihre zwei diensthabenden Streifen zu benachrichtigen versucht. Jedoch ist der Funkverkehr aus unerklärten Gründen unterbrochen. Gegen 21 Uhr desselben Abends erleidet Reverend Lily Major in der etwa 5 Meilen entfernten Ortschaft Hinsville eine Art epileptischen Anfall, als er einen Seniorenbibelkreis abhält. Nach Angaben der Anwesenden soll Reverend Major während des Anfalls minutenlang verzweifelt versucht haben, wie ein Vogel zu fliegen. Der 52-jährige Carl Varman hat am 5. September 1987 eine Engelsbegegnung in seiner Wohnung in Roanoke, Virginia. Besonders an dem Fall ist, dass Varnum von Geburt an blind ist. Nach eigenen Angaben habe er jedoch gegen 9.45 Uhr Ortszeit eine optische Erscheinung gehabt. Er habe in diesem Augenblick eine Gestalt und den von ihr erleuchteten Raum sehen können, bevor er beim Verschwinden des Wesens die Sehkraft sofort wieder verloren habe. Allerdings kann Varnum zu dem Engel selbst nur wenige Angaben machen. Er sei, so gibt er an, in dem Augenblick vielmehr von dem Aussehen seines Zimmers, in dem er die letzten 27 Jahre verbracht hatte, völlig in Bann gezogen gewesen. Die schrille Farbwahl der Einrichtung, mit der seine inzwischen verstorbene Mutter Rose das Zimmer ausgestattet habe, habe ihn dabei mit Entsetzen und Wut erfüllt. Am 17. Juni 1992 geht beim Police Department des kleinen kalifornischen Städtchens Patterson um 16.37 Uhr ein Notruf aus einer Telefonzelle ein. Die Person gibt an, soeben einen Engel gesehen zu haben. Als eine Streife 9 Minuten später an der Telefonzelle am Stadtrand eintrifft, finden die Streifenbeamten Walter Simmons und Tyrone Spencer den Anrufer noch vor. Als sie jedoch mit der Befragung beginnen, löst sich der unbeholfen wirkende Mann vor ihren Augen unvermittelt in Licht auf. Die beiden Polizisten geben später übereinstimmend an, dass es sich bei der Person um einen ungefähr 1,65 großen, recht unauffälligen Brillenträger mittleren Alters gehandelt habe. Am 21. Januar 1998 nimmt der arbeitslose Industriemechaniker Peter Goodrich gegen 21.15 Uhr auf der Straße zwischen Ruth und Eli, Nevada, mit seinem Pickup einen Anhalter mit. Sie sprechen die 10 Minuten, die sie gemeinsam im Auto sitzen, kein Wort. Dann verschwindet die Person aus dem fahrenden Auto, indem sie sich einfach in Luft auflöst, und Goodrich ist wieder allein. Es tue ihm leid, dass das alles keinen Sinn ergebe, sagt Goodrich später auf der Polizeistation von Eli zu dem protokollierenden Deputy. Aber so sei es nun mal gewesen. Am 28. November 1999 präsentiert Arthur Kaczynski seine Arbeit. Heilige und oder übernatürliche Begegnungen im 20. Jahrhundert. Auf einer wissenschaftlichen Tagung an der Michigan State University in East Lansing. Er erntet dort von seinen Kollegen harsche Kritik. Insbesondere die Tatsache, dass die Arbeit rein deskriptiver Natur ist, stößt auf Widerwillen. Der Aufsatz bietet keinerlei Ansätze zu einer verwendbaren Deutung, sondern gebe lediglich die einzelnen Fälle wieder. Kaczynski verteidigt sich vergeblich, mit der gewagten These, dass die Erscheinungen eben gerade nur dann verständlich seien, wenn sie als Phänomene in ihrer Gänze bestehen blieben. In den folgenden 1,5 Wochen, so berichten seine Kollegen von der Universität in Tulsa, habe Kaczynski sehr niedergeschlagen gewirkt. Auch habe er nur wenig gesprochen. Am 9. Dezember schließlich, so erzählt Kaczynskis Kollegin Lara Foley, habe sie ihn nach Feierabend auf dem Universitätsparkplatz auf seine schlechte Stimmung angesprochen. Kaczynski habe resigniert den Kopf geschüttelt und zu ihr gesagt, es sei alles hoffnungslos. Woraufhin er in sein Auto gestiegen und merkwürdigerweise laut hupend davongefahren sei. Seitdem gilt Arthur Kaczynski als vermisst. In der gleichen Nacht gehen auf der Polizeistation von Tulsa zahlreiche Anrufe von Anwohnern ein, die ein UFO am Himmel gesehen haben wollen. Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass es sich dabei lediglich um einen beleuchteten Heißluftballon gehandelt habe, der zu Werbezwecken im Auftrag einer Mobiltelefonfirma unterwegs gewesen sei. Allem, was wir sehen und hören, versuchen wir eine Bedeutung zu geben, schreibt Arthur Kaczynski im Vorwort zu heilige und oder übernatürliche Begegnungen im 20. Jahrhundert. Aber mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Die ist vermutlich einfach nur vorhanden. Einige Engelserscheinungen in Amerika von Wolfram Lotz. Eine Klappstuhllesung mit Lukas Benjamin Engel in SWR 2 Tandem. Ton Klaus-Dieter Hesse, Regie Ulrich Lampen, Redaktion Katrin Zipse.